Hallo liebe Kinder, willkommen zur Bastelstunde. Heute will euch der Bastelonkel mal was richtig Kniffliges zeigen, nämlich wie man einen Videorekorder programmiert. Dazu nehmen wir erstmal die Fernbedienung. Die Gebrauchsanweisung tun wir ordentlich ins Altpapier, weil die verstehen wir sowieso nicht. Wir drücken mal auf irgendeine Taste mit so einem Kreis drauf. Da kriegen wir auch gleich eine Liste zu sehen und darauf steht Edit, Exit, Explode, Erase und Exodus. Versteht man nicht, ist nämlich Englisch, aber wenigstens nicht Chinesisch. So, jetzt kannst du wieder was auswählen, nämlich PAL, UNO und HTML. Was das bedeutet, ist egal. Wir klicken einfach mal auf irgendwas drauf und kriegen eine hübsche neue Liste. Da steht vorwärts, rückwärts, hintenrum und falschrum. Wir drücken natürlich auf falschrum. Und dann sehen wir auch schon eine kleine Bombe, die sagt, dass irgendwas nicht stimmt. Also alles von vorn. Das dauert ein paar Stunden, weil die Sicherung ist rausgeknallt und der Elektriker hat bei der Reparatur einen kleinen Wasserschaden produziert. So, wir haben das hier schon mal vorbereitet. Jetzt können wir das aktuelle Datum eingeben. Gestern oder morgen. Achtung, wenn du heute eingibst, siehst du wieder die kleine Bombe. Wenn du das geschafft hast, brauchst du dir eigentlich nur noch deinen persönlichen PIN-Code ausdenken. Also zum Beispiel Alpha Centauri 876 und ihn mit dem TAN-Codewort freischalten. Das findest du auf der Verpackung. Hoffentlich hast du sie noch. So, und wenn du jetzt zum Beispiel die Sendung mit der Maus aufnehmen willst, musst du nur noch auf den Knopf drücken und dann filmt dein Videorekorder schon ganz toll die Sesamstraße. Tja, funktioniert leider auch nicht, aber wenigstens auf eine bessere Weise als vorher.